Mit dem Mythos der Pandora war ein frauenfeindliches Urnarrativ gesetzt, auf dem bis heute viele Erzählungen basieren. Sie ist neben Eva natürlich die erste von vielen weiblichen Figuren, die symbolisch für die chaotischen, destruktiven Naturkräfte stehen, welche den selbstverständlich männlichen Helden von seiner Aufgabe abhalten oder ablenken. Durch Lust, Liebe, Intrige oder sexuelle Verweigerung. Dieses Konstrukt nahm erzählerisch verschiedene Formen an, die aber immer einen Moment der Verführung und der Manipulation von Männern enthielten. Dabei nutzen Frauen ihre Sexualität als Waffe, um aufrechte heterosexuelle Heroen ins Verderben zu stürzen. Die Sirenen bezirzen die Seefahrer. Der schöne Succubus raubt dem Mann nachts im Schlaf den Samen. Die Hexen müssen im Mittelalter für alles herhalten, was gerade so schief läuft. Wenn weibliche Figuren einmal nicht die Rolle des gefährlichen, unordentlichen anderen übernehmen mussten, dienten sie im Gegenteil gerne dazu, den heldenhaften Mann harmlos zu unterstützen. Ein archetypischer Punkt in Joseph Campbells klassischer Heldenreise ist das Treffen des Helden mit einer maternalen Göttin, die ihm wichtige Informationen und Hilfestellung gibt. Darauf aufbauend dienen auch moderne weibliche Figuren oft als Regulative für allzu ungestüme Helden, kurz als Mutter. Das zweite misogyne Urnarrativ handelt von der Unzugänglichkeit der Frau als sexueller Ressource sowie von der Ökonomisierung ihrer Sexualität durch sie selbst. Der Romantic-Comedy-Klassiker Pretty Woman von 1990 mit Julia Roberts und Richard Gere erzählt uns dieses Narrativ bemerkenswert unverblümt. Die schöne Prostituierte wird vom reichen Mann gerettet. Im Gegenzug für seinen Status und Wohlstand gewährt sie ihm Zugang zu ihrer Vagina. Und zwar exklusiv. Dieser Stoff wurde schon unzählige Male verarbeitet und er hat einen weniger schlüpfrigen Ursprung. Pretty Woman kann als modernisierte, sexualisierte Version des Musicals My Fair Lady gelesen werden, indem der britische Philologieprofessor Henry Higgins wettet, aus dem schlicht gezeichneten Blumenmädchen Eliza Doolittle eine Herzogin zu machen. Am Ende wird Eliza ihm zwar diesen Dressurakt vorwerfen, der Topos einer erst durch den Mann veredelten Frau jedoch bleibt. Dieses Musical ist wiederum eine Adaption der Komödie Pygmalion von 1913 von George Bernard Shaw, die ihrerseits auf Ovids Beschreibung von Pygmalion in den Metamorphosen basiert.